In deinem Namen. Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's move away from 2 Samuel today. Wir werden jetzt weggehen von 2. Samuel. And let's start a little series in Matthew 5. Und wir beginnen eine kleine Serie in Matthäus 5. We'll do the Sermon on the Mount for a little while. Und wir werden uns jetzt eine Zeit lang mit der Bergpredigt beschäftigen. We did the whole book of 1 Samuel, and now let's go to the New Testament for a little while. Wir haben das ganze erste Buch Samuel durchgemacht und jetzt werden wir uns mit dem ersten Neuen Testament beschäftigen und dann werden wir zurückkehren zum 2. Samuel. Okay. So, Father in Heaven, thank you for this evening. Vater im Himmel, danke für diesen Abend. Thank you for your word. Danke für dein Wort. Bless it to our hearts, I pray. Segne es in unserem Herzen, darum in Jesus bitten wir. Name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, this is our first message on the sermon or in this from the Sermon on the Mount. Das ist die erste Predigt über die Serie über die Bergpredigt. And this is in Matthew chapter 5. Und das ist in Matthäus Kapitel 5. When Jesus saw the crowd, he went up on the mountain. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. And after he sat down, his disciples came to him. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. He opened his mouth and began to teach them, saying. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Glückselig die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Glückselig die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Blessed are you when people insult you and persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügerisch reden gegen euch um meinetwillen. Rejoice and be glad. Freut euch und jubelt. For your reward in heaven is great. Denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. For in the same way they persecuted the prophets who were before them. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Okay, let's just stop right there and go back to verse 3. Hören wir hier auf und gehen wir zurück zum Vers 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. It's interesting that the Lord would put so much authority in this statement. Es ist so interessant, dass der Herr so viel Autorität in diese Aussage hineinlegt. Blessed means that you are to be envied. Gesegnet, glückselig heißt, dass dich die anderen beneiden sollten. Most of the time only spoken of those who have gone on to be with God. Und meistens wird das nur über die gesagt, die schon beim Herrn sind. But here the Lord is going to shock everyone. Aber hier wird der Herr alle schockieren. Because in light of the religious community, denn angesichts der religiösen Gemeinschaft, who is so religious, die so religiös and ist, so outward, und so äußerlich bedacht, and the crowds of people who are non-religious, und die Mengen der Leute, die nicht religiös sind, who are so oppressed by religious people, und die so unterdrückt werden von den religiösen Menschen, the Lord is going to make this statement. Macht der Herr diese Aussage. Blessed are the poor in spirit. Glückselig die Armen im Geiste. For theirs is the kingdom of heaven. Denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Now we've heard that statement many times. Wir haben diese Aussage schon oft gehört. But if we could put ourselves back in the heart and mind of these peasants. Aber wenn wir uns hineinversetzen könnten in die Gedanken und die Herzen dieser Bauern. Who would come into Jerusalem. Die nach Jerusalem kamen. And see these religious people dressed in all of their glory. und diese religiösen Leute sehen, die prächtig gekleidet waren. With all of their prayers on the street corners. Und die ihre Gebete absolviert haben auf der Straße. And all of their security in God because they know the law. Und die sich Gottes so sicher waren, weil sie das Gesetz kannten. And all of these people who were so depressed and oppressed in spirit. Und alle diese Menschen, die so unterdrückt und bedrückt waren im Geist. The Lord would make this statement. Der Herr machte diese Aussage. Blessed are the poor in spirit. Glückselig die Armen im Geiste. Just picture these people listening like, yeah, that's me. Diese Leute vor, wie sie zugehört haben und gedacht you are haben, to das bin ich. Envied. Ihr seid beneidenswert. And you imagine them all looking at each other like, stellt euch vor, wie sie einander angeschaut haben. Really? Wirklich? Blessed are the poor in spirit, for die Armen im Geiste. Theirs is, denn ihnen gehört the kingdom of heaven. Das Reich der Himmel. Could you imagine how that hit these people? Könnt ihr euch vorstellen, wie das sie betroffen gemacht these hat? These words were so revolutionary. Diese Worte waren so revolutionär. They were so shocking. Sie waren so schockierend. They were so healing. So heilend. They were so uplifting. Sie haben wirklich alle hochgehoben. Because what the Lord does in the Sermon on the Mount, was der Herr tut in der Bergpredigt, is he explains the law. Er erklärt das Gesetz. And as you look to verse 17, und wenn ihr zum Vers 17 schaut, he says, "Do not think that I came to abolish the law." Da sagt er, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz aufzulösen. Or the prophets. Oder die Propheten I aufzulösen. Did not come to abolish, but to fulfill. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. What does it mean to be poor in spirit? Was heißt das, arm im Geiste zu sein? It means that I believe with all my heart. Es bedeutet, dass ich aus ganzem Herzen glaube. That my own righteousness is completely bankrupt. Dass meine eigene Gerechtigkeit vollkommen bankrott ist. To be poor in spirit. Arm im Geist zu sein. Is synonymous. Ist gleichbedeutend. With believing. Mit Glauben. If you are poor in spirit, yours is the kingdom of heaven. Wenn du arm bist im Geist, dann ist das Reich der Himmel dein. And if we know the work of God is to believe, und wenn wir wissen, dass das Werk Gottes ist zu glauben, in John 6:29, in Johannes 6:29, then to be poor in spirit has to be that I believe something. Dann muss arm im Geiste bedeuten, dass ich etwas glaube. I have this conviction inside of me. Ich trage diese Überzeugung in mir. I am poor in spirit. Ich bin arm im Geist. And I actually don't realize how valuable it is. Und ich erkenne gar nicht, wie kostbar das ist. And this is the great paradox here. Und das ist das große Paradox hier. The great divine reversal from God. Die große göttliche Umkehrung von Gott. The law came by Moses, das Gesetz kam durch Moses, but grace and truth came by Christ. Aber die Gnade und die Wahrheit kamen durch Christus. In John 1:17. In Johannes 1:17. What was the purpose of the law? Was war der Zweck des Gesetzes? But to show everybody in Romans chapter 3. Im Römer Kapitel 3, dass es allen zeigen verse würde. 19, in Vers 19. To make the whole world guilty before God. Dass die ganze Welt schuldig ist vor Gott. So the law came, das Gesetz kam like a big mirror, wie ein riesiger Spiegel, that people could look at the Ten Commandments and the laws of Moses, und die Menschen konnten die 10 Gebote und die Gesetze von Mose over betrachten. 600 laws and little bylaws, über 600 Gesetze und kleinere Gesetze. Look at it, sie betrachten and see the holiness of God. Und die Heiligkeit Gottes sehen. And the law would produce in me, und dass das Gesetz in mir etwas hervorruft. A sense of being bankrupt. Und zwar dieses Gefühl des persönlichen Bankrotts. Like, wow. Wow. This is who God is. So ist Gott. Thou shalt worship the Lord only. Du sollst nur den Herrn anbeten. No idols. Keine Götzen. No stealing. Nicht stehlen. No murder. Nicht morden. No adultery. Kein Ehebruch. No covetousness. Nicht begehren. I think I'm in trouble. Ich denke, ich bin jetzt wirklich in Schwierigkeiten. If I'm honest with myself, wenn ich ehrlich bin mir gegenüber, I think I'm in trouble. Ich glaube, mir geht's da wirklich schlecht dabei. And I sense this poverty in my spirit. Und ich fühle diese Armut in meinem Geist. Before a holy God. Vor einem heiligen Gott. And this is good. Und das ist gut. And probably many of these people all throughout history have underestimated that this is the very thing that God was looking for. Und wahrscheinlich haben sehr viele Leute in der Geschichte unterschätzt, dass genau das es ist, was Gott sucht. When the sower was sowing the seed, als der Sämann die Saat ausgestreut the seed hat, fell on good soil. Fiel die Saat, der Same auf guten Boden. In Luke chapter 8 verse 15, in Lukas 8, 15, that good soil was an honest and good heart. Und dieser gute Boden war ein ehrliches und gutes Herz. Honest about the condition of my soul. Ehrlich über den Zustand meiner Seele. In light of a holy God. Vor einem heiligen Gott. I remember being a little kid and going to confession, you know, every other week. Ich weiß noch, wie ich ein kleines Kind war und ich bin alle 14 Tage zur Beichte gegangen. And thinking, I'm not gonna make it. Und ich habe mir gedacht, ich schaff's it's nicht. Like, wow. I remember just being poor in spirit. Ich erinnere mich, ich war arm im Geist. And praying every night to the Lord on my knees. Habe jeden Abend kniend zum Herrn gebetet. And just being in fear and trembling before a holy God. Und ich habe gezittert vor einem heiligen Gott. And hoping that maybe somehow. Und ich habe gehofft, dass vielleicht irgendwie. I'll make it. I don't know how. Vielleicht schaffe ich es irgendwie, ich weiß nicht wie. But the sense of being poor in spirit, aber dieses Wissen, arm zu sein im Geist, is the very beginning, is the very first building block in this whole process. Dieses Gefühl ist der allererste Baustein in diesem Prozess. It's the very thing that God always brings us back to. Genau das, wo Gott uns immer wieder zurückbringt. And we need to know that when we come to that place, we are blessed. Und wir wissen, wenn wir an diesem Punkt sind, dann sind wir gesegnet. But it's interesting, the self-righteous man feels himself cursed. Aber es ist so interessant, der selbstgerechte Mensch fühlt sich verflucht. But if we know the mercy of God, we feel ourselves blessed. Aber wenn wir die Barmherzigkeit Gottes kennen, dann fühlen wir uns glückselig. In my prayer life. In meinem Gebetsleben. Am I poor in spirit? Bin ich da arm im Geist? Or am I proud? Oder bin ich stolz? In my heart. In meinem Herzen. Oh, my prayer life is unbelievable. Mein Gebetsleben ist unglaublich. Oh, my Bible reading is perfect. Mein Bibellesen, da bin ich perfekt. My love for people. Meine Liebe für die Menschen. Such an example. Ich bin so ein Vorbild. I'm kind. Ich bin gütig. I suffer long. Ich bin langmütig. I think no evil. Ich denke nichts Böses. I don't boast. Ich rühme mich nie. And I'm never jealous. Ich bin auch nie neidisch oder eifersüchtig. I never behave myself rudely. Ich benehme mich nie ungehörig. I never Niemals seek my own. Bin ich eigennützig. And I'm never easily provoked. Ich lasse mich auch nicht niemals leicht provozieren. So, also, one time, einmal, 20 years ago, I was almost. Fast vor 20 Jahren wäre es mir passiert. I think no evil. Aber ich denke kein nichts I believe Böses. All things, I hope all things. Ich glaube alles, ich hoffe I endure alles. All things. Ich ertrage alles. I never fail. Ich versage niemals. Is this what God is looking for? Will Gott das haben? This is what God abhors. Gott verabscheut das. God is all of this. Gott ist das alles. To live is Christ. Zu leben ist Christus. To die is gain. Und zu sterben ist Galatians 2:20, it is not I that live, but Christ who lives in me. Nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. So 1 Corinthians 10:31, we do all to the glory of God. Im 1. Korinther 10:31, wir tun alles für die Herrlichkeit Gottes. And being poor in spirit means that the vessel is empty. Und arm im Geist zu sein heißt, dass das Gefäß leer ist. Of myself. Leer von mir selber. A person who is rich in spirit is full of himself. Jemand, der reich ist im Geist, ist völlig eingenommen von sich selbst. So here's these all these different people who were so struggling in their relationship to the law. Und da gab es also alle diese Leute, die waren, haben so sehr sich abgemüht in ihrem Beziehung zum Gesetz. The religious community, und der religiösen Gemeinschaft. With all their pomp, mit diesem ganzen Glanz und Gloria. Standing purposely on the street corners, und die haben sich da bewusst an die Straßenecken praying gestellt. Loud prayers to be seen of men, haben laute Gebete gesprochen, dass alle sie sehen. Confessing that they are not sinners like these people. Und sie haben behauptet, dass sie nicht Sünder seien wie diese anderen. The man in Luke 18 who went into the temple, der Mann in Lukas 18, der in den Tempel the Pharisee, ging, der Pharisäer, said, God, I thank you that I am not like these people, sagte, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie diese Menschen. Full of himself. Völlig von sich selbst. I thank you, I'm not like this publican. Danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. I tithe. Ich gebe den Zehnten. I pray. Ich bete. I. Ich. I. Ich. I. Ich. All full of himself. Völlig mit sich selbst eingenommen. And here's the publican pounding his chest. Und da steht der Zöllner und er schlägt sich an die Brust. And he's poor in spirit. Und er ist arm im Geist. Because he senses the bankruptcy of his own righteousness. Weil er den Bankrott seiner eigenen Gerechtigkeit spürt. And this is the very basis of my Christian life. Und das ist genau die Grundlage meines christlichen Lebens. Without this, I will never see the kingdom of heaven. Ohne es werde ich niemals das Königreich des Himmels erblicken. Because God will not impute righteousness to someone who clings to his own. Denn Gott wird jemanden, der sich an seiner eigenen Gerechtigkeit festhält, niemals seine Gottesgerechtigkeit anrechnen. So look at verse 18 again. Gehen wir nochmal zu Vers 18. For truly I say to you, unless heaven and earth pass away, denn wahrlich, ich sage euch, until heaven and earth pass away, bis der Himmel und die Erde vergehen, not the smallest letter or stroke shall pass from the law, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, until all is accomplished, bis alles geschehen ist. Whoever then annuls one of the least of these commandments, wer nun eines dieser geringsten Gebote auflöst, and teaches others to do the same, und so die Menschen lehrt, shall be called least in the kingdom of heaven, wird der geringste heißen im Reich der Himmel. But whoever keeps and teaches them, wer sie aber tut und lehrt, he shall be called great in the kingdom of heaven, dieser wird groß heißen im Reich der Himmel. And here's the key verse to the Sermon on the Mount. Und das ist jetzt der Schlüsselvers der Bergpredigt. I say to you, denn ich sage euch, that unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, wenn nicht eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, you shall not enter the kingdom of heaven. So werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wow, he just sent a missile to the religious community. Da hat er jetzt eine Rakete abgefeuert auf die religiöse Unless Gemeinde. Unless your righteousness surpasses theirs, wenn nicht eure Gerechtigkeit ihre bei weitem übertrifft, you'll never get in, werdet ihr niemals hineinkommen. So everybody just sat there and said, praise God, we're all condemned. Und alle sind da gesessen und haben gesagt, preis sei Gott, wir sind alle verurteilt. Ich bin verurteilt und du auch. We're all lost now. Wir sind jetzt alle right. verloren. Genau. That was the whole point. They're all lost. Und genau darum ging es. Sie waren alle verloren. Because your righteousness has to be something far, that far surpasses what they're doing. Denn deine Gerechtigkeit muss etwas sein, das das, was sie tun, bei weitem übersteigt. And what he does in the Sermon on the Mount is, he doesn't take away from the law. Und was er hier tut in der Bergpredigt ist, dass er keine Abstriche macht. He clarifies it to the detail. Sondern es ins kleinste Detail erklärt. He raises the standard. Und erhebt den Maßstab. The law came by Moses, grace came by Christ. Das Gesetz kam durch Moses, die Gnade durch Christus. He raises the standard. Er erhebt den Maßstab. He said, hey, you say that we should not commit adultery? Ihr sagt, dass wir nicht Ehebruch begehen sollten. Or you say you don't commit adultery? Oder ihr behauptet, dass ihr nicht Ehebruch That's begeht. Right. Das stimmt. We've never committed adultery. Wir haben niemals Ehebruch begangen. And that's what you think the law is. Und das denkt ihr, verlangt das Gesetz. If you did it once in your heart, aber wenn ihr es auch nur einmal in eurem Herzen getan habt, you're guilty. Dann seid ihr schuldig. You've done it. Du hast es getan. Suddenly everybody's condemned. Und auf einmal ist jeder verdammt. But what do we think today? Aber was denken wir we heute? Think, oh, wir I denken, see what he's doing. Ich sehe, was er tut. God doesn't even want us to do it in the heart. Aber Gott will nicht einmal, dass wir es im Herzen tun. As though we could actually achieve that. Als ob wir das erreichen könnten. Now I get. Oh yeah, I've never even done it in the heart. Ich habe es nicht einmal im Herzen gedacht. That's what some Christians will confess. Das sagen jetzt manche Christen. And they miss the whole point of the sermon. Und sie haben die Bergpredigt überhaupt nicht begriffen. And because of that, they never come to the place where they're poor in spirit. Und deswegen kommen sie nie zu dem Punkt, wo sie arm sind im Geist. They may have been poor in spirit at the moment of their salvation. Vielleicht waren sie arm im Geist, als sie errettet wurden. And somehow the Galatian bewitchment. Und irgendwie wurden sie verhext wie die Galater. In Galatians 3. In Galater 3. Paul said, "Tell me something." You received the Holy Spirit when you heard the word. Paulus sagte, sagt mir etwas. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen durch das Hören des Wortes? And now what are you doing? Und was macht ihr jetzt? Now it's through works. Jetzt wollt ihr ihn durch Werke empfangen. And suddenly the person who was poor in spirit wants to graduate. Und plötzlich möchte derjenige, der arm ist im Geiste, abschließen. To another condition. Und für also so gut sein. Für einen anderen Zustand. Away from humility. Weg von der Demut. So they read the Sermon on the Mount. Und sie lesen die Bergpredigt. And it says, for example, und da steht zum Beispiel, verse 21. You've heard that the ancients were told, you shall not commit murder. 21. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Whoever commits murder shall be liable to the court. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. But I say that everyone who is angry with his brother, ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder zürnt, shall be guilty of before the court, dem Gericht verfallen sein wird. Whoever says to his brother, you good for nothing, wer aber dem Bruder sagt, Raka, du Nichtswürdiger, shall be guilty before the supreme court, soll dem höchsten Gericht verfallen sein. Whoever says, you fool, wer sagt du Narr, shall be guilty enough to go into fiery hell. Soll der Hölle des Feuers verfallen sein. Wow! Wow! Like just blow everybody away. Und das hat sie alle total erschüttert. He just sent a missile poof, into the religious community. Wie eine Bombe in der religiösen Gemeinschaft. Who do you people think you are? Was denkt ihr Leute, wer seid? You are guilty before a holy God. Ihr seid schuldig vor einem heiligen Gott. The law came in to produce humility. Das Gesetz wurde gegeben, um Demut hervorzubringen. The law came in that we might fall on our face and say, oh my gosh, I'm lost. Das Gesetz kam, damit wir auf unser Gesicht fallen und sagen, ich bin verloren. And these people are looking into the mirror of the law. Und diese Menschen schauen in den Spiegel des Gesetzes. With all this egg on their face and dirt and slime. Und sie haben das Gesicht völlig dreckig und schleimig und schlammig. And proud of themselves. Und sie sind noch stolz auf sich selbst. And you're thinking, are you for real? Und du denkst dir, habt ihr es noch alle? So the Lord raised the standard. Und der Herr hat den Maßstab erhöht. You guys are proud because you've never committed physical adultery? Ihr seid stolz, weil ihr Ehebruch niemals tatsächlich begangen habt. You've never actually killed someone? Ihr habt niemals jemanden umgebracht? And you think this puts you on God's standard? Und ihr glaubt, damit könnt ihr schon den Maßstab Gottes erreichen. Well, let me tell you something. Ich sage euch etwas. If you have ever called someone a fool, wenn du jemanden auch nur einen Narren genannt hast, you are guilty before God's Supreme Court, dann bist du schuldig vor dem höchsten Gericht Gottes. And worthy of entering into Gehenna. Und du bist es wert, in die Hölle zu gehen. Poor in spirit. Arm im Geist. Humility before a holy God. Demut vor einem heiligen Gott. Blessed are the poor in spirit. Glückselig die Armen im Geiste. For theirs is the kingdom of heaven. Denn ihnen gehört das Reich der and Himmel. And this is where we always have to come back to. Und darauf müssen wir immer zurückkommen. It's a good place. Das ist ein guter Ort. I have said this to myself many times. Ich habe mir das schon oft gesagt. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Himmelreich. When I feel bankrupt, wenn ich mich bankrott fühle, when I can't do what I think I should do, wenn ich nicht tun kann, was ich denke, dass ich tun sollte, when I am stuck in Romans 7, wenn ich feststecke in Römer 7, which says, Verse 15. For what I'm doing, I don't understand. Denn ich verstehe nicht, was ich tue. I'm not practicing what I would like to do. Was ich nicht, ich übe nicht das aus, was ich will. But I'm doing the very thing I hate. Sondern was ich hasse, das übe ich aus. What are you, prayer warrior? Prayer warrior. Ein Gebetskämpfer. I want to walk like Abraham. Ich möchte so wandeln wie Abraham. I want to see God like Isaiah. Ich möchte Gott sehen wie Jesaja. I want to be kind. Ich möchte freundlich sein. I want to be full of goodness. Ich möchte gütig sein. I want to be meek and gentle. Sanftmütig. When people see me, I want the Lord to come through. Wenn die Leute mich sehen, dann möchte ich, dass der Herr aus mir herausleuchtet. But it doesn't happen. Aber das spielt einfach nicht sehr oft. What's the problem? Was ist das Problem? Why? Warum? I wanted to pray, I forgot. Ich wollte beten und ich habe vergessen. I wanted to visit and I was too busy. Ich wollte jemanden besuchen und ich habe zu viel zu tun gehabt. Ich war abgelenkt. Am I ever going to get this? Werde ich das jemals schaffen? Am I ever going to understand this? Werde ich das jemals verstehen? Am I ever going to be like happy with my Christianity? Werde ich jemals zufrieden sein mit meinem Christentum? I feel so. Ich fühle mich so. Poor. Arm. In spirit. Im Geist. Ah. And God says. Und Gott sagt. Blessed are you. Glückselig bist du. Blessed are you. Glückselig bist du. Just where I want you. Genau da, wo ich dich haben will. Wirst du mir jetzt vertrauen? What? Will you trust me? Was? Wirst du mir vertrauen? Will you look to me? Wirst du auf mich schauen? 1 Corinthians chapter 15 verse 9. 1. Korinther 15 Vers 9. Apostle Paul said, I am the least of the apostles. Der Apostel Paulus sagte, ich bin der geringste der Apostel. Poor in spirit. Er war arm im Geist. I'm not even worthy to be called an apostle. Ich bin es nicht einmal wert, Apostel genannt zu werden. I persecuted the church. Ich habe die Gemeinde verfolgt. But I am what I am by the grace of God. Aber ich bin, was ich bin, durch die Gnade des Gottes. That grace was not in vain. Und diese Gnade war nicht vergebens. I worked harder than them all. Ich habe schwerer gearbeitet als Yet, sie alle. It wasn't I. Aber trotzdem, es war nicht But ich. It was the grace of God that was with me. Sondern es war die Gnade Gottes That's in it. Mir. Und das ist es. We sense we always come back to this place. Wir kommen immer wieder zu diesem Punkt zurück. When we're at home. Wo wir zu Hause Maybe a long day, und wir hatten einen langen Tag hinter uns bed, und wir fallen ins Bett and we just think, wow, I didn't do this. Wir denken uns, das habe ich nicht gemacht I forgot that. Und das andere habe ich auch vergessen. I'm too tired to read the Bible right now. Ich bin zu müde, um jetzt die Bibel zu lesen. I think I'll pray for somebody. Ich glaube, ich bete für jemanden. Oh, boy. I'm just like, oh Lord, I hope I'm just a big disappointment, aren't I? Ja, ich glaube, ich enttäusche dich sehr. I feel so bankrupt. Ich fühle mich so bankrott. I feel so poor in spirit. Ich fühle mich so arm im Geist. Yeah. Yeah. Actually, I do. Very poor. Ja, genau, sehr arm im Geist. Like right down to the center of my being. Bis ins tiefste Sein. What do I do? Was soll ich machen? Consider yourself blessed. Betrachte dich als glückselig. What? Was? Consider yourself blessed. Betrachte dich als glückselig. This is the first building block in the kingdom of God. Das ist der erste Baustein im Königreich Gottes. I know it's not you. Ich weiß, du kannst es nicht. I don't want it to be you. Und ich weiß, ich will, dass du es nicht kannst. I always want you to start with this building block. Ich möchte immer, dass du mit diesem Baustein beginnst. You can confess. Du kannst bekennen. I am poor in spirit. Ich bin arm im Geist. But I am blessed. Aber ich bin glückselig. Because his grace is more than abundant to me in this state. Denn seine Gnade ist mehr als überreichlich für mich in diesem Zustand. So I have peace. Und dann habe ich Friede. In my poverty. In meiner Armut. Because I know. Denn ich weiß. That this is exactly the condition that God is looking for. dass genau das der Zustand ist, in dem ich Gott haben will. Blessed. Glückselig. To be envied. Beneidenswert. Abundant happiness. Überströmende Glückseligkeit. The Amplified says a person filled with joy. Die erweiterte Version sagt, ein Mensch, der mit von Freude erfüllt ist. A joyful life. Ein freudiges Leben. Blessed are the poor in spirit. Gesegnet sind die Armen im Geist. Because what? Weswegen? Yours is the kingdom of heaven. Denn dir gehört das Reich der Himmel. Every single person on this planet. Jeder einzelne Mensch auf dieser Welt. Who will spend eternity with God. Der die Ewigkeit mit Gott verbringen wird. Has to have been poor in spirit. Muss arm gewesen sein im Geist. And the ones that will spend eternity separated from God. Und diejenigen, die die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen werden. Were the ones who were full of themselves. Das waren diejenigen, die von sich selbst erfüllt waren. That's why Paul said in Philippians 3, that I might not be found having my own righteousness. Und deswegen sagte Paulus in Philippa 3, dass ich nicht in meiner eigenen Gerechtigkeit erfunden werde. Being poor in spirit, arm im Geist zu sein, brings us right to Christ. Das führt uns direkt zu Christus. Because it means I believe that there is no human righteousness that can save me. Denn das heißt, ich glaube, es gibt keine menschliche Gerechtigkeit, die mich retten kann. I'm done. Ich bin erledigt. If this is how holy God is, wenn Gott so heilig ist, wehe mir. I'm bankrupt. Ich bin bankrott. And then suddenly the cross. Und plötzlich das Kreuz. He died in your place. Er starb an deiner Stelle. Wow. Wow. Yeah, I have to believe that. Ich muss das glauben. It's the only possible way now. Das ist der einzig mögliche Weg. So, be encouraged when you're poor in spirit. Lasst euch ermutigen, wenn ihr arm im Geist seid. Because it's always the foundational block. Denn es ist immer der Grundstein. For spirituality. Für die Geistlichkeit. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Who would know your ways? Wer erkennt deine Wege? And your grace toward us. Und deine Gnade uns gegenüber. Thank you for your word. Danke für dein Wort. For all you do in our lives. Für alles, was du in unserem Leben tust. Thank you that it's not about us. Danke, dass es nicht um uns geht. It's about Jesus. Sondern um Jesus, living through us. Der durch uns lebt. Lord, deliver us from our own righteousness. Herr, erlöse uns von unserer eigenen Gerechtigkeit. And many times, Lord, when we have such a great Bible reading program going. Und sehr oft, Herr, wenn unser Bibelleseprogramm so toll funktioniert. And we're so proud of it. Und wenn wir so stolz darauf sind. And so full of ourselves. Und so stolz und eingebildet deswegen. You are the one who brings it to an end. Dann bist du derjenige, der das zu einem Ende führt. So that we might be poor in spirit. Damit wir arm sind im Geiste. Humble in heart. Und demütig im Herzen. Trusting you. Und auf dich vertrauend. As the source of our life. Als Quelle unseres Lebens. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thanks for listening. Danke fürs Zuhören.